Vom 5. bis zum 10. April berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit des Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagentur TASS, die Internetzeitschrift Remchuchi, die Internetnachrichtenagenturen Westsi.ru und Rambrel.ru und Internet-TV Mir24 von Russland, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die Hongkonger Zeitung Da Gongbao, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepage Fang Jiwang in China und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo teilten mit, dass Genosse Kim Jong-un den Pilzkulturbetrieb Pyongyang besichtigt hatte. Die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für Studium der Juche-Ideologie und der Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft meldeten, dass Kim Jong-un das rekonstruierte koreanische Revolutionsmuseum besucht hatte und die Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands die Nachrichten über die Vorortanleitungen berichteten, dass Genosse Kim Jong-un den Wettbewerb der Panzerbesatzungen der koreanischen Volksarmee 2017 geleitet hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Genossen Kim Jong-un.